Das Hörspiel des heutigen Abends stammt von Ludwig Harig, der mit seinem letzten, 1986 veröffentlichten Roman »Ordnung ist das ganze Leben« nicht nur mehrere Preise erhielt, sondern überdies in die Bestsellerliste aufgerückt ist. Ein Kapitel dieses Buches diente Harig als Anregung zu dem Hörspiel »Kriegsende«, in dem er persönliche Erlebnisse dieser Zeit verarbeitete. Der französische Autor Michel Butor, der in diesem Hörspiel eine Rolle spielt, zählt übrigens wie Harig in der Bundesrepublik zu den innovationsfreudigsten Hörspielautoren Frankreichs in den 60er Jahren. Den Part des Autors spricht Ludwig Harig jetzt in seinem Hörspiel selbst. Die Regie dieser Produktion des Westdeutschen Rundfunks führt Klaus Mehrländer. Ist das Leben ein Roman, ein Theaterstück, ein Hörspiel? Wenn ich zurückdenke und nicht lange verweile bei diesem und jenem, dann kann ich es eigentlich nicht für das Leben halten. Andersen hat seins als ein Märchen angesehen. Soll ich sagen, dass meins vielleicht ein Gedicht gewesen ist oder eine komische Oper? Schließlich habe auch ich auf Schlössern gelebt. Im Frühjahr 45 auf der Harburg im Schwabenland. Da lebte ich bei meinem Vater in einem Wehrertüchtigungslager. Vater war dort Schießausbilder. Er stellte das Dreibein auf, brachte den Karabiner in Anschlag, erklärte die Anziehungskraft von Kimme und Korn. Mutter arbeitete in der Küche. Sie schälte Kartoffeln, wusch Salat, schnitt Kunsthonig in Scheiben. Ich war aus dem Reichsarbeitsdienst entlassen, wartete auf meinen Einberufungsbefehl, hüpfte über den Hexentanzplatz und schrieb ein Gedicht über die Abendluft. Oh ja, da saßen wir mitten im heiligen römischen Reich deutscher Nation. Wir taten so, als sei es immer so gewesen und könne immer so weitergehen mit einem Leben in einem deutschen Schloss. Keiner von uns wollte an das Ende denken, an einen Sieg der Alliierten, an Gefangenschaft und Hungersnot. Und an den Tod dachten wir schon gar nicht. Oh nein, keiner wollte es für möglich halten, dass wir bald nicht mehr das Pflaster des Heiligen Reiches treten würden. Niemand wäre es in den Sinn gekommen, dass wir nicht mehr lange unsere Füße unter fremde Tische strecken durften. Und ich selbst konnte mir nicht vorstellen, dass an meinem Platz im Schloss bald ein junger Franzose sitzen würde, mit einem Buch auf dem Schoß aus der Bibliothek des Grafen. Aber das war später, da war der Krieg schon zu Ende, als dieser Michel Butor auf die Harburg kam. Sind Sie Monsieur Butor? Ja, Graf Wallerstein hatte mir geschrieben, er werde mich abholen. Der Brief war deutsch geschrieben. Hatte ich mich getäuscht? Hinter der Sperre war nur diese Frau. Der Graf hat mich gebeten, ihn zu entschuldigen. Ist er nicht da? Doch, doch, er ist da. Ist er krank? Nein, er ist nicht krank. Er hat eine Verstauchung. Es war ein Wort, dem ich bei meinen gelehrten Lektüren niemals begegnet war. Was hat er? Er kann nicht gehen. Hat er sich das Bein gebrochen? Nein, nein, machen Sie sich keine Gedanken. Kommen Sie, geben Sie mir Ihren Kopf. Nein, danke. Ich kann ihn sehr gut selber tragen, ganz sicher. Sind Sie nicht sehr müde von der Reise? Die Wörter fehlten mir. Ich verstand nichts mehr. Im Frühjahr 45 saßen wir da wie die Mäuse in der Falle, fraßen den letzten Speck und sahen nicht die Stäbe des Käfigs. Aber als dann bald ein ekliger Gestank in der Luft hing, da hielten wir uns nicht mehr länger die Nase zu. Und als aus dem Volksempfänger die Stimme des Parteiredners tönte, da sperrten wir auf einmal unsere Ohren auf. Selbstverständlich sind wir arme Leute geworden im vergangenen Jahr, Parteigenossen. Wir schöpfen nicht mehr aus dem Vollen. Wir sind arme Leute, aber arme Leute leben auch. Und arme Leute leben manchmal besser und gesünder als reiche Leute. Und die Kinder der armen Leute sind meistens gesünder und wohlerzogener als die Kinder der reichen Leute. Im Übrigen bin ich der Ansicht, dass das Wohlleben in Frankreich und der Überfluss uns nicht genützt, sondern uns geschadet hat. Ergo werden wir hier auch die Konsequenzen ziehen und aus der Not eine Tugend machen. Das war im prächtigen Frühjahr 1945. In den Gärten blühten die Apfelbäume, auf dem Boxberg schoss das Gras in die Höhe, Phlox und Flieder hüllten bald das Schloss in ihren Duft. In den freien Stunden stiegen wir den Fußpfad hinunter ins Städtchen, ein andermal spazierten wir über die Heide, gingen in den Hochwald hinüber oder wir schlenderten über den Wehrgang, der den Fürstenbau mit dem Saalbau, den Saalbau mit dem Hungerturm, den Hungerturm mit dem Kastenbau mit der Burgschenke verband. Wir saßen mittendrin, standen auf und gingen im Kreis, ohne zu wissen, dass es nicht mehr lange dauern würde, bis die amerikanischen und französischen Armeen über Donau und Iller würden vorgestoßen sein und wir nicht mehr länger in der Mitte sitzen und im Kreis würden laufen können. Graf Wallerstein hatte mich eingeladen, zu ihm auf Schloss Harburg zu kommen. Er suchte einen jungen Franzosen. Er wollte seine Kenntnisse auffrischen. Ich fuhr zu ihm hin, da war der Krieg gerade zu Ende. Ich habe während jenes Aufenthalts sehr viel geträumt. Aber statt zu behaupten, ich erinnerte mich der Träume, die ich auf Schloss Harburg gehabt habe, um sie wieder zu erzählen, nach so vielen Jahren, ziehe ich es vor, sie zu konstruieren und träume auf methodische Weise von jenen Träumen von einst, die sich längst aufgelöst haben. Wer sind Sie? Mensch oder Vampir? Ich? Ich bin ein Mensch. Ich habe keinen Umgang mit Vampiren. Infolge welchen Abenteuers befinden Sie sich hier? 7x7 Wochen wohne ich hier. Und in dieser ganzen Zeit sind Sie der erste Mensch, den ich sehe. Madame, bevor ich die Ehre habe, Ihre Neugier zu befriedigen, erlauben Sie mir, Ihnen zu sagen, dass ich unendlich dankbar bin für diese unerwartete Begegnung, die mir vielleicht Gelegenheit bietet, Ihr Unglück zu mildern. Leider, mein junger Franzose, ist dieses so reiche und so tönende Gefängnis doch nicht minder ein sehr langweiliger Aufenthaltsort. Schöne Studentin, Sie sind schon zu lange lebendig begraben. Kommen Sie mit mir, um die Klänge der wirklichen Städte, die Sie seit so vielen Wochen entbehren, zu hören. Entfliehen Sie dem künstlichen Rauschen, das Sie hier umgibt. Junger Franzose, die schönsten Städte der Welt bedeuten mir nichts, wenn Sie mir jede Woche 6 Tage schenken und den Sonntag dem Vampir überlassen. Ich sehe wohl, dass die Angst Sie diese Reden führen lässt. Ich schwöre, dass ich alle Vampire dieser Welt lächerlich machen werde. Das wäre das sicherste Mittel, uns beide ins Unglück zu stürzen. Ich kenne die Vampire. Was wir tun müssen, ist eben nur aus der Not eine Tugend machen. Die Sowjets konnten das auch. Wir dürfen heute nicht mehr nach dem Mobkalender schauen und warten, dass von oben alles dazukommt. Wir dürfen nicht immer nur auf Befehle von oben warten, sondern wir müssen selbst initiativ werden, improvisieren und das, was die Not uns noch gelassen hat, in bare Münze, Arbeitskraft und Waffen umschmelzen. Der Reichsführer wird jetzt befehlen, dass alle Offiziere bis zum Oberst nicht mehr mit der Offizierskiste, sondern mit dem Rucksack zu marschieren haben, genauso wie der Soldat. Birken und Blautannen unten im Burghof, der Apfelhain hinter der Buchenhecke, die Seerosen im Wasser der Wörnitz. Da stehe ich jetzt, 40 Jahre später, und es ist alles wie damals. Ja, ich erkenne es wieder, aber ich erschrecke vor meiner eigenen Erinnerung. Jetzt sehe ich, wie Tennisbälle im letzten Licht über ein Netz fliegen. Hinter dem Tennisplatz lag der Schießstand, wo Vater mit den Jungen des Wehrertüchtigungslagers zum ersten Mal eine Panzerfaust abschoss. Und was ist heute? Auf der Straße ist ein Behälter für Altglas aufgestellt, für Grünglas, Braunglas, Weißglas. Oh ja, die Welt ist geordnet, der Alltag verplant, das tägliche Leben ist gesichert. In der Nacht bedrängen Albträume meinen Schlaf, ein hässliches Blutspucken, ein mühseliges Hinken auf Krücken, eine Flucht vor Schlangen. Aber wie war das damals? Träumte ich eigentlich hin und wieder? Träumte ich jede Nacht? Träumte ich überhaupt? Mein Leben war ein Wühlen und Brüten. Ich wusste nicht, was werden würde, wie es sich in der Niederlage würde leben und denken und träumen lassen. Ich konnte aber auch nicht wissen, dass auch ein Zieger von Drachen und Vampiren träumen muss. Am zweiten Tag zeigte mir der Graf sein Schloss. Er kam aus dem Fürstenbau auf einen Stock gestützt und streckte mir beide Hände entgegen. Grüß Gott, Monsieur Butor. Sie sind schon unterwegs, die alten Mauern abzuklopfen. Ich habe das Städtchen gesehen. Das Fachwerk der alten Häuser, das Kopfsteinpflaster der Straße, das Barbierbecken des Friseurs, die wunderschöne barocke Apotheke. Im Geist habe ich deutsche Deklinationen und Konjugationen wiederholt, um in den Büchern lesen zu können, die Ihre Bibliothek beherbergt. Drehen Sie sich um. Dort über dem Fallgatter ist der Kopf des letzten Wolfs angenagelt, der hier in der Gegend erlegt worden ist. Wann war das? Ich weiß es nicht genau. Jedenfalls noch vor meiner Ankunft. Man müsste im Dorf einmal fragen. Aber forschen Sie selbst. Lesen Sie, studieren Sie, schauen Sie sich um. Hier haben Sie den Schlüssel für den Fürstenbau. Sie können eingehen, wann immer Sie wollen. O Deutschland, Landsprache der Philosophen. Ich witterte meinen Weg in den Versen der alten Poeten, in den Büchern der Alchemisten. O, wie murmelten für mich die dunklen Quellwasser der deutschen Sprache. Wir dürfen alles verlieren heute, Parteigenossen und Parteigenossinnen. Materielle Güter. Nur eines müssen wir unter allen Umständen behalten, das ist die Freiheit. Die Freiheit, uns unseren sozialistischen Volksstaat wieder so aufbauen zu können, wie wir ihn aufbauen wollen und nicht wie die Juden es vorhaben. Das heißt, wir müssen kämpfen. Rücksichtslos, gleich auf welchem Posten jemand steht, ohne zu fragen, ob der Posten nun Aussicht auf Erfolg oder nicht Aussicht auf Erfolg hat. Eines Morgens stürzte Hauptmann Ziegler aus dem Fürstenbau. Seine Stiefel knallten auf das Pflaster, seine Jacke changierte in der Sonne. Hauptmann Ziegler warf die Beine, zog seinen Rockschoß glatt, drehte sich plötzlich um. Seine Brillengläser blitzten wie die Öffnungen einer doppelläufigen Flinte. Die ganze Mannschaft stand angetreten auf dem Schlosshof. Der Hauptmann riss seinen Mund auf und in diesem Augenblick brach ein Sturzbach von Wörtern zwischen seinen Zähnen hervor. Disziplin, sagte er, und Organisation, das ja das häufigste Wort dieser Jahre war. Er sagte etwas von Gruppengeist, geordneter Abmarsch, sagte er, nicht absetzen. Planmäßige Rückführung, sagte er, nicht Rückzug. Er sprach von Konzentration der Kräfte, unbedingtem Gehorsam. Doch wir wussten zuerst nicht, was vorgefallen war und was er meinte. Im Übrigen zweifle ich nicht, dass auch uns hier die Wandlung gelingen wird, denn der deutsche Soldat ist zu allen Zeiten der beste Soldat in der Welt gewesen. Und auch nachdem die besten unserer Jungs in diesem Krieg gefallen sind, bin ich der Überzeugung, wenn diese Männer, die wir ja doch an die Front geschickt haben, richtig geführt und richtig angesprochen werden, dann wird es mit dem Teufel zugehen, wenn sie nicht auch noch in diesem Jahr des Krieges unter Beweis stellen, dass sie die besten Soldaten sind, die die Welt je gesehen hat. Der linke Flügel der 7. amerikanischen Armee, der Ende März bei Worms über den Rhein gesetzt war, hatte Würzburg genommen und schwenkte auf Nürnberg ein. Der rechte Flügel, der bei Mannheim den Rhein passiert hatte, war über Heidelberg und Heilbronn nach Augsburg unterwegs. Die 1. französische Armee, bei Karlsruhe über den Rhein gekommen, stieß über Stuttgart und die Schwäbische Alb in Richtung Ulm vor. Den alliierten Truppen voraus schwebte Eisenhowers Vision einer deutschen Partisanenarmee, eines germanischen Wehrwolfs, einer schrecklichen Guerilla. Sein Albtraum von einer österreichisch-bayerischen Festung Oberland in den Bergen um Berchtesgaden, der mythischen Hauptstadt des Hitlertums. Aber davon wusste Hauptmann Ziegler nichts. Er war aber auch nicht ratlos. Ich bereitete mich auf ein Fest des Entzifferns vor. Ich betrete das riesige Gebäude. Eine Glocke. Ganz allein gehe ich an den Regalen aus rauem Holz entlang, klettere auf Leitern. Papierstaub, Pergamenteinbände, Trockenheit der Blätter, Knacken der Buchrücken, das Regal der Dialektik, ein Murmeln. Und ich buchstabiere, Mars ist erfahren in den Dingen des Krieges und übt eine feste Macht aus durch die vulkanische Glut. und für ihn breitet die Geometrie einen blutigen Schleier aus, auf dem man die Kraft erkennt, bekleidet mit einem roten Gewand. Da bemerkte Scheherazade, dass der Morgen begann, und sie hielt in der verstatteten Rede an. Der König, entschlossen, deren Ende zu erfahren, ließ diesen Tag noch leben, Scheherazade. Das Dröhnen wird ohrenzerreißend, unerträglich. Es ist, als wäre eine Feuersbrunst aus Lärm ausgebrochen. Ich eile die Treppe hinunter, stürze in die Zelle, öffne das Fenster. Der Lärm ist noch lauter. Er erfüllt den ganzen Himmel. Ein Krieg, ein neuer Krieg. Große Erregung im Hof. Alle möglichen Leute haben sich in meiner Panik versammelt. In der ersten Reihe erkenne ich den Grafen. Er kommt zur Bibliothek. Ich gehe ihm die Treppe hinunter entgegen. Er macht die Tür auf. 20 Personen drängen sich hinter ihm mit drohenden Gesichtern. Ach, Sie sind es. Was ist nur los? Ich hatte die Alarmsirene ausgelöst. Sie setzte sich automatisch in Gang, wenn man die erste Tür öffnete. Man musste sie durch den verborgenen Schalter ausschalten, noch bevor sie hörbar wurde. Der Graf hatte mir das am Tag vorher natürlich alles erklärt. Aber bei all den Bildern, den bunten Fenstern, den Wandteppichen, all diesen Büchern... Danach wusste ich, dass die Stille der Zelle wie eine zerbrechliche, über einem Abgrund des Heulens gebaute Brücke war. Dieses ganze Schloss war eine Blase vergangener Zeit, durch ein Wunder von den Flammen verschont. Eine Insel in der Zeit, mit Ufern, mit Mauern, an die die Fluten die Lava von heute schlugen. Eine Insel, die all diese Schiffbrüchigen aus einer anderen Region des Heiligen Römischen Reiches aufgenommen hatte. Aus einer anderen Blase vergangener Zeit, die im wütenden Toben vernichtet worden war. Schon am nächsten Tag zog ein Wagendreck aus der Burg. Zweirädrige Karren von Pagnepferden gezogen, vierrädrige Wagen mit Reitpferden bespannt, rollten über das Pflaster des Burghofs hinaus auf die Fahrstraße. Obenauf schwankten Kisten und Körbe mit Kunsthonig und Kommissbrot, da rumpelten Kannen und Fässer mit Kaffee und Futter, Tornister und Kochgeschirre, aber auch Tonnen mit Pulver und Patronen und Kisten mit Karabinern standen übereinander gestapelt. Es klatschten die Zügel, es knallten die Peitschen und so rückte der Zug aus dem Tor vorbei an Bauer Renners Gasthaus durch die engen Gassen der Stadt an der langen Mauer der Zementfabrik entlang. Nein, nun ging es immer voran, immer weiter voran nach hinten, wo auch der Weg einmal zu Ende sein würde. Das Problem des augenblicklichen Krieges ist gar nicht so sehr ein Problem des Materials, sondern ist ein Problem der Moral. Festgefügte Truppen widerstehen den Sowjets überall. Und wenn man heute sagt, ja, wir haben keine Waffen und wir haben keine Benzin, Parteigenossen, das ist das Gestammel von Feiglingen. Auch heute sind wir noch in der Lage, mit unserer verringerten Produktion so viel Waffen, als der deutsche Soldat behalten kann und tragen will und an der Front braucht. So viel Waffen und so viel Benzin werden wir ihm herstellen. Mutter, hoch auf einem der Wagen, hatte ihr Kopftuch fest im Nacken geknotet. Vater, vorne auf dem Bock des Wagens, drehte sich noch einmal um. Ich stand in einem der hinteren Fenster des Fürstenbaus, im grauen Drillichanzug, starr vor Schreck, einer von der Nachhut, die dem Zug folgen sollte, 3 Tage später mit irgendwelchen versiegelten Papieren, Wörnitz abwärts zur Donau, dann aufwärts ins Gebirge, hieß es, da würden wir den Zug schon einholen. Ich hob den einen Arm und Vater hob auch einen Arm. Er hatte sich als einziger umgedreht, sah mich da stehen und winken, aber wir konnten uns nicht mehr erkennen. Der Zug war schon zu weit entfernt. Er bog in eine Kurve und ich stand da und schaute auf eine menschenleere Landschaft, über der ein Himmel zusammenschlug wie eine Glocke aus blauem Glas, aus der es kein Entrinnen mehr gibt. Oh, die Tür musste gut verriegelt werden. Die Wand war so dünn. Ich horchte auf den leisesten Ton. Während ich meinen Weg durch die lateinischen oder deutschen Sätze suchte, zog sich mir plötzlich das Herz bei der Erinnerung an dieses Geräusch zusammen, das mit all den Alarmen der früheren Jahre in Verbindung stand. Flog ein Flugzeug am Himmel vorüber, zu jener Zeit und in jener Gegend notwendigerweise ein amerikanisches, oder trug ein Windstoß das Geräusch eines Zuges oder eines Lastwagens in den Hof, das von dem fensterlosen Diebsturm widerhallte, hielt ich im Lesen inne, wartete, sah durch das Fenster hinaus. Alles war ruhig. Das Gras, das Hexenhaus. Jemand trank etwas bei dem Beschließer. Es herrschte Stille. Ich bewegte mich durch die Tunnelgänge vergessener Kontroversen, alter Entdeckungen, schrecklicher Wunder, der Wappen, der Alchemie, der Beschwörungen. Es herrschte Stille. Ich kehrte in meine Zelle zurück. Aber dann kamen wieder die Träume. In meinem Hirn schlug es Blasen, Blasen aus deutscher Luft. Hey, du, Student aus Frankreich, sind das nicht deine Stiefel? Ich bin der Vampir, Sohn der Tochter des Nosferatu, des Rektors der Vampire. Er ließ mir keine Zeit zu antworten. Und ich hätte es nicht einmal vermocht. Ich war außer mir, er umfasste meinen Leib, zog mich aus dem Zimmer. Und während sein Gesicht dem eines Turmfalken ähnlich wurde, entfaltete er riesige, dünnhäutige Flügel und hob mich mit solcher Kraft und Geschwindigkeit in den Raum empor, dass bald der Planet Mars seine Ebenen und Hügel vor mir ausbreitete. Rosetten, Hahnenkämme, eiserne Kreuze. Er stürzte wieder zur Erde und ich fand mich in der philosophischen Wohnstadt meiner schönen Studentin wieder. Aber da lag sie auf den Fliesen, nackt und blutig, mehr tot als lebendig. Treulose, ist das nicht dein Geliebter? Ich kenne ihn nicht. Ich habe ihn nie gesehen. Wie? Er ist die Ursache, dass du dich so zu Recht in diesem Zustand befindest. Und du wagst es zu sagen. Wenn ich ihn doch nicht kenne, soll ich denn dann eine Lüge sagen, die ihn ins Verderben stürzt? Wenn du ihn noch nie gesehen hast, nimm diese Armbrust und schieß ihm in den Kopf. Wie könnte ich das tun, was sie von mir verlangen? Meine Kräfte sind so erschöpft, dass ich nicht einmal den Arm zu heben vermöchte. Und wenn ich es könnte, wie sollte ich den Mut haben, einen Unschuldigen zu töten? Diese Ablehnung lässt mich dein ganzes Verbrechen erkennen. Und du? Wie sollte ich sie kennen, da ich sie jetzt zum ersten und einzigen Mal sehe? Wenn dem so ist, nimm diese Armbrust und schieß ihr in den Kopf. Um diesen Preis werde ich dir deine Freiheit wiedergeben. Sehr gern. Nach ein paar Tagen folgte ich dem Trick. Er war inzwischen über die Donau gezogen und in Pfaffenhausen angelangt, einem kleinen Ort an der Mindel. Hier ließen wir Mutter zurück. Eine alte Bäuerin, der in den letzten 3 Jahren Ehemann und Sohn gestorben waren, bat sie, bei ihr im Haus zu bleiben. In der Abenddämmerung, als wir durch das Dorf zogen und vor Frau Hubers Hof anhielten, stand die Frau auf der Türschwelle. Schwarz und schwer, ernst und eisgrau. Sie fasste meine Mutter leicht am Arm und führte sie in die vordere Stube. Sie zeigte ihr den Stall mit den Kühen und die Tenne mit dem Heuwagen. Mutter schaute sich um, sie knüpfte den Knoten ihres Kopftuchs auf, band sich eine Schürze um und blieb. Vater stieg vom Bock des Wagens herab, ich kam hinter der Scheune hervor, Mutter stand auf dem Straßenpflaster. Ich umarmte Mutter und küsste sie. Vater schlug den braunen Ackergaul auf die Hinterbacke und sagte: Hier treffen wir uns wieder, wenn der Krieg zu Ende ist. Ja, sagte ich. Mutter fing an zu weinen und ging ins Haus. 40 Jahre sind eine lange Zeit. Als wir ankamen damals in der Abendstunde, war die Ortskommandantur schon ausgezogen aus dem klassizistischen Nachbarhaus, in dem jetzt Dr. Med E. Huber seine Praxis für Allgemeinmedizin betreibt. Die Offiziere hatten sich abgesetzt und wir würden folgen. Das Licht reichte noch aus, um sich das Haus zu merken. Wir prägten uns das Aussehen des zierlichen Gitters in der Haustür und der kräftigen Rolle zum Einholen des Heues ein. Dann brachen wir auf. Sie wissen auch, dass die Moral der Truppe an der einen oder anderen Stelle zu wünschen übrig ließ. Es wird auch gemeldet von besonders schwätzigen Leuten, dass auch im Rheinland oder im Ruhrgebiet weiße Fahnen bei der Zivilbevölkerung gehisst worden wären. Und man meint, das seien nun Auflösungserscheinungen. Parteigenossen, das ist Unfug. Selbstverständlich gibt es im 6. Kriegsjahr Demoralisationserscheinungen. Und ich glaube auch, dass es im Rheinland, als die Amerikaner kamen, die eine oder andere Familie gegeben haben mag, die in ihrer Not und Verzweiflung und um zu verhindern, dass das Haus auch noch zerschossen wird, eine weiße Fahne rausgehängt hat. Ich weiß aber, dass derselbe, der die Fahne heute rausgehängt hat, in 4 Wochen es schon auf das Bitterste bereuen wird, dass er seine weiße Fahne rausgehängt hat. Der Führer greift hier ganz brutal durch. Und zwar in der Erkenntnis, dass die härtesten Strafen gegen Deserteure und Fahnenflüchtige zugleich die gerechteste Behandlung der tapferen deutschen Soldaten ist. Wir waren nicht lange unterwegs, kaum eine Stunde, da stockte plötzlich der Zug. Die vorderen Wagen hielten an, die hinteren fuhren dicht auf. Aus den Kutschböcken reckten sich die Fahrer empor. Irgendeine Unruhe griff um sich. Die Marschierenden drängten nach vorn, umringten die Wagen, rückten zusammen, und da sah ich, wie auf einem Rollwagen ein Mann stand. Er hielt seine Hose mit beiden Händen am Bund. Sein Rock, ein grüner Rock der Schutzpolizei, stand halb offen. Aus den Rockschößen hingen die Hosenträger heraus. Er stand unter einem Galgen mit einem Strick um den Hals, bewegte sich nicht, schaute starr nach vorn, schon mit einem seltsam entrückten Gesichtsausdruck. Und da sah ich auch schon, wie 2 Männer vor den Wagen traten. Der eine, in der Uniform des SS-Offiziers, hielt einen Aktendeckel, der andere, im weißen Kittel, trug ein Hörrohr in der Hand. Ihre SS-Mützen mit einem verwegenen Kniff unter dem Totenkopfabzeichen saßen keß über ihren Stirnen. Der Offizier schlug den Aktendeckel auseinander und las etwas von einem Papier ab. Er las, was mich überraschte, sehr leise und ohne Betonung. Ich verstand nur die Worte Feigheit und Wehrzersetzung. Und dann ging alles ganz rasch. Ein Obergefreiter in Lanzermütze und Überfallhosen sprang auf den Wagen, zog dem Mann, der dort stand, die Hosenträger über die Schultern, band ihm mit einem Kälberstrick die Hände hinter dem Rücken zusammen, schlang ihm ein Halstuch über die Augen, dann sprang er wieder von dem Wagen herunter, ergriff die Deichsel und zog das Gefährt mit einem Ruck an, sodass der Mann, der darauf stand, den Boden unter den Füßen verlor. Und im selben Augenblick baumelte er auch schon an dem Strick, an dem er hing. Die Gamaschen fielen ihm vollends auf die Schuhe. Das Knotentuch der Armbinde wippte in der Luft. Der Offizier in dem weißen Kittel stieg auf einen Stuhl, hielt dem Erhängten das Hörrohr auf die Brust und nickte mit dem Kopf. Mein Vater schaute mich an. Er schloss die Augen. Er sagte kein Wort. Als ich zu ihm aufblickte, war mir, als müsste ich laut schreien. Im Übrigen sind diese Demoralisierungserscheinungen lassen kein allgemeingültiges Urteil zu. Im Gegenteil, auch heute bin ich wieder in der Lage, Ihnen die wunderbarsten Beispiele von deutschen heldischen Kämpfertum vorzuzeigen. Es waren vor 3 oder 4 Tagen 20 Hitlerjungs beim Führer. Und der Führer zeichnete diese Hitlerjungs mit dem Eisernen Kreuz aus. Es ist eine der ergreifendsten Situationen gewesen, die ich je miterlebt habe. Der Jüngste, ein 12-jähriger Hitler-Pimp mit dem Eisernen Kreuz, und die anderen dann 15, 16, 17, 18 Jahre. Der Führer fragte sie, was sie gemacht haben. Der eine hatte in einem Wehrertüchtigungslager die MG-Bedienung gelernt. Und als er sah, dass eine ganze MG-Bedienung ausgefallen war durch Tod und Verwundung, hat er sich hinter das Maschinengewehr gelegt und 12 Stunden lang das Maschinengewehr bedient. 4 Jahrzehnte sind vergangen. Mindelheim liegt vor uns als ein flauer Schattenriss. Die Burg ist in einen Regenschleier eingeschlagen. Ein Gewitterschauer geht nieder. Es ist nichts mehr zu sehen. Nicht einmal mehr die Hand vor den Augen. Es ist alles dunkel. Es ist alles leer. Hier ist ein kleines Buch, das Sie interessieren wird. Es soll ein kleines Andenken für Sie sein und Sie aufklären über so mancherlei. Ich habe nur noch ein paar Exemplare. Grau in gotischer Schrift ohne Jahreszahl mit ein paar nicht sehr scharfen Fotografien. Es hieß das Schloss Harburg. Sie finden darin ein paar Angaben über den Bau, seine Besitzer, die Feste, die hier stattgefunden haben und sogar die Hinrichtungen. Hinrichtungen? Gewiss, die Hinrichtungen. Natürlich sind die Namen der meisten, die drüben im Turm eingekerkert waren oder später in dem Turm, der das Wächterhaus überragt, in der Nacht der Zeiten versunken. Unsere Listen reichen nur bis 1662 zurück. Da, lesen Sie. Georg Stengel von Ebermergen mit dem Schwert gerichtet und hernach verbrannt. Dann kommt 1665, was nicht heißt, das nicht auch dazwischen. Stefan Greisling aus dem Salzburgischen wegen Diebstahls mit Ruten ausgehauen und ihm ein Ohr abgeschnitten. 1666 Eva Erber, obere Schlosstorwartin. Sie war also Gefangenenwärterin gewesen, nur eine Mauer trennte ihren Kerker von ihrem früheren Zimmer. Wegen verschiedener Ehebrüche mit dem Schwert justifiziert. Im Rittersaal betrachtete ich Dürers Melancholie und alte Karten von Indien. Ich schlug ein Buch auf und las. Hob das Schwert auf, um ihn zu töten. Da bemerkte Scheherazade, dass der Morgen begann, und sie hielt in der verstatteten Rede an. Meine Schwester, sagte Dadinassad, wie schön ist deine Erzählung und wie entzückend und wie lieblich und wie berückend. Und Scheherazade erwiderte ihr, was ist all dies gegen das, was ich euch in der nächsten Nacht erzählen könnte, wenn der König mein Leben zu schonen geruhte? Wir haben aufgerufen zu einem Totaleinsatz, zu einer Art Kamikaze-Unternehmen. Es wurden gebraucht 500. Es haben sich gemeldet 12.000. Ich möchte Sie dann auf eines nur verweisen, auf ein Beispiel, was so leuchtend heute in dieser trüben Zeit strahlt und was besonders uns als Parteigenossen zu so großer Freude berechtigt. Ich meine die wundervolle Verteidigung der Festung Breslau unter unserem Parteigenossen Gauleiter Karl Hanke. Ein Gauleiter, wie wir Nationalsozialisten ihn uns wünschen. Der erklärt hat, dass... Als der Kampf durch Schlesien ging, hat er nicht gefragt, was er tun soll. Er bestimmte einen Stellvertreter, den setzte er nach Hirschberg. Und er selbst schlug eine Proklamation an die Mauern von Breslau an. Breslau ist Festung. Breslau wird verteidigt. Ich werde in dieser Stadt bleiben, in dieser Stadt siegen. Oder wenn es mir nicht vergönnt sein sollte, mich unter den Trümmern meiner Hauptstadt begraben lassen. Ein Nationalsozialist. Wir rissen aus. Wir hauten ab, wir flohen. Wir flohen Hals über Kopf. Und da war es schon kein Rückzug mehr, da war es eine heillose Flucht. Längst gab es keinen Gleichschritt mehr, kein Marschieren im Glied, kein Halten nach Kommando. So wie wir anhielten, in völliger Verwirrung, ließen wir an aufgescheuchte Tiere denken. Wir blieben stehen und wussten nicht mehr, wohin wir uns wenden sollten. Schon war wieder später Nachmittag. Wieder waren wir umstellt von hunderten brauner Allgäuer Kühe, von riesenhaften Bärlappstauten. Ein groteskes Bild, eine lächerliche Szene. Wieder rasselten die Pferdegeschirre, knarrten die Deichselstangen, knirschten die Wagenräder. Und wieder sah ich Vater davonfahren. Aber diesmal drehte er sich nicht mehr um. Bevor er mit seinem Wagen abgefahren und dann in der Senke verschwunden war, hatte er mich schreiben sehen. Er hatte vom Bock des Wagens, auf dem er saß, heruntergeschaut zu mir auf die Straße, auf der ich ging. Er hatte beobachtet, wie ich von Zeit zu Zeit stehen blieb, etwas in die Karte eintrug, auf ein Blatt Papier zeichnete, in mein Notizbuch schrieb. Das hatte ihm zu denken gegeben. Da hatte er von mir hinüber in die Landschaft und aus der Landschaft wieder herüber auf mich geblickt, als würden daraus Zusammenhänge zu erkennen und etwas zu schließen sein. Dann den Kopf gehoben, als wüsste er nun, was da vorging, und gesagt, das ist kein Roman. Du weißt, wo wir uns wieder treffen, wenn der Krieg zu Ende ist. Die Studentin begriff meine Absicht. Trotz ihrer Schmerzen und ihres Kummers bezeugte sie es mir durch einen dankbaren Blick ihrer zinnblauen Augen und gab mir zu verstehen, dass sie gern stirbe. So glücklich war sie zu sehen, dass ich für sie sterben wollte. Er entriss mir seine Armbrust und schoss ein Karo in den Hals der Studentin. Das Blut, das sie schon verloren hatte und das, was sie nun verlor, erlaubten ihr nicht noch einen Augenblick nach dieser letzten Grausamkeit zu leben, deren Anblick mich das Bewusstsein verlieren ließ. Als ich wieder zu mir gekommen war, beklagte ich mich bei dem Vampir, dass er mich auf den Tod warten lasse. So behandeln Vampire die Frauen, die sie der Untreue verdächtigen. Sie hat dich empfangen. Wenn ich sicher wäre, dass sie dir eine noch größere Kränkung zugefügt hätte, würde ich dich unverzüglich umbringen. Ich werde mich damit begnügen, dich in einen Hund zu verwandeln. Und Vampir, besänftigen Sie ihren Zorn. Und da Sie mir das Leben nicht nehmen wollen, schenken Sie es mir großmütig. Ich werde mich immer an Ihre Großmut erinnern, wenn Sie mir verzeihen, so wie Josef in Ägypten seinen Brüdern verzieh, die ein tödlicher Neid auf ihn erfüllt hatte. Ich muss dich spüren lassen, was ich vermag. Und mich heftig packend entfaltete er seine riesigen, dünnhäutigen Flügel, trug mich durch das sich öffnende Gewölbe der philosophischen Wohnstadt davon, hob mich empor bis zum Planeten Merkur, der vor meinen Augen seine metallenen Meere entfaltete, seine smaragdenen Tische, seine Denkmäler zu Ehren des Erfinders des Alphabets. Verlasse die Menschengestalt und nimm die eines Affen an. Unverzüglich verschwand er und ich blieb allein, verwandelt in einen Affen, vom Schmerz überwältigt, in einem fremden Land. Wie sah Vater jetzt aus? Der Wagen fuhr davon, ich konnte sein Gesicht nicht mehr sehen. Warum hatte er sich nicht mehr umgewandt? Zuerst sah ich noch seinen ganzen Rücken, dann die Mütze und im nächsten Augenblick nichts mehr von ihm. Ich wandte mich um, setzte einen Fuß vor den anderen auf die Straße, beschleunigte meinen Gang, schloss zu den anderen auf. Doch wenn ich heute das Dorf Rückholz sehe, eine Handvoll Gehöfte, ein hohes Walmdach, die Kirche mit dem Zwiebelturm, wie sie, von mächtigen Bäumen umgeben, erhöht auf ihrer grünen Warft steht, wie Kinder in Friesennerzen truppweise auf der Straße gehen, wie sie lachen im Regen, wie sie sich einander reiben und stoßen, wie der Regen immer stärker wird und die Kinder dennoch nicht auseinanderstieben, wie sie unter prasselnden Wassergüssen zusammenbleiben, ohne Fluchtgehabe, ohne Rückzugsgefechte, ohne Angst vor irgendeinem Unglück, dann frage ich mich, ob es etwas Vergleichbares gibt zwischen dem, was ich jetzt sehe, und dem, was ich früher erlebt habe. Ob es wohl das Gleiche ist, was ich erzähle und was ich erlebe. Ich frage mich, ob ein erzählter Abschied auch ein gelebter Abschied, eine erzählte Flucht, eine gelebte Flucht, ein erzähltes Leben, ein gelebtes Leben ist. Wo diese rätselhaften Wesen, diese dumpfen deutschen Geschöpfe, wie sie noch ruhen in einem vieltausendjährigen Schlaf, in mächtigen Kugelgläsern, behütet von Priestern mit schneeweißen Bärten und Haaren, in härenen Gewändern, inmitten ihrer Drudenfüße, ihre Spiegel, die sich beim geringsten Ruf eines ihrer Brüder mit Dunst beschlugen und die blutig wurden, wenn ein Unglück geschah. Sie arbeiteten seit Jahrhunderten dädalusgleich an langen Flügeln aus Federn von Schwänen. Und wenn es mir gelänge, sie zu überraschen, wenn ich das Wort ausspräche, auf das sie warteten, das in einem uralten Pakt vereinbarte Signal, geduldig entziffert in einem der Zauberbücher, entwendet in einer Winternacht des vergangenen Jahrhunderts aus der riesigen Bibliothek, in welchem Schloss oder welcher Abtei sie damals auch untergebracht gewesen wäre, lange vor der Anbringung irgendeiner Sirene, würden sie die Flügel an meinen Schultern befestigen, würden durch langes Massieren mit einer purpurnen warmen Salbe ihre sehnigen Wurzeln in meine Schulterblätter dringen lassen, und bevor sie ihren Irrtum bemerkten, flöge ich auf über die Felder und Dörfer, kehrte dann, wenn die Kälte käme, lachend wieder in ihre Höhle zurück, gäbe mich als französischer Student, der zu einem Ferienbesuch bei dem Grafen war, zu erkennen, reichte ihnen ihre Flügel zurück, zöge mein Hemd und meinen Anzug wieder an und ließe sie als Preis für mein Schweigen meinerseits einen Pakt unterzeichnen, der meine Sicherheit und meine Teilhabe an ihren Geheimnissen festlegen würde. Sonnenschein, Wärme, Heugeruch. Im frischen Putz des Gemeindehauses von Rosshaupten prangt das Fresko des Stadtwappens, das Rosshaupt über der doppelten Flussschleife mit flammender Mähne, leckender Zunge. Hier trafen wir ein, als schon die Abenddämmerung hereinbrach. Es war ein Sonntagabend, wenn ich mich recht erinnere. Schon hörten wir das Dröhnen der amerikanischen Panzer. Wir durchquerten den Ort rasch, eilten hinunter ans Ufer des Flusses, wo Pioniere an breiten Ledergurten unter einem Bogen der Lechbrücke hingen. Und bevor die Nacht einfiel, liefen wir über die Brücke nach Deutenhausen hinein. Als die Brücke in die Luft flog, erschienen auf der anderen Flussseite die Panzer der Amerikaner. Wir versteckten uns hinter dem Gasthaus, standen da und schauten uns an. Ich, 17-jährig und ein gleichaltriger Junge aus Sigmaringen, umgeben von Unteroffizieren der Wehrmacht und hohen Führern der Hitlerjugend. Die Sonne hing über dem Kirchturm von Rosshaupten. Über dem Wasserspiegel des Lech schwebten die Nebel, die Wiesen diesseits des Flusses dampften im Abendlicht. Und da sah ich, wie die Unteroffiziere und Hitlerjugendführer ihre Tornister aufschnürten, Hosen und Hemden auspackten, nadelgestreifte, nachtblaue Hosen mit breitem Bund und durchgeknöpfte, schneeweiße Hemden mit spitzen Kragen. Ich sah, wie sie ihre Uniformen auszogen, in Socken und Unterhosen mitten in der Wiese standen, in ihre Zivilhosen und ihre Zivilhemden schlüpften und hinausliefen ins freie Feld. Wir standen da, der schwäbische Junge und ich. Wir hatten nichts anderes anzuziehen. Wir trugen unsere Drillichanzüge, aber jetzt streiften wir unsere Hakenkreuzbinden von den Ärmeln, hakten unsere Sportabzeichen von den Blusen ab, warfen unsere Fahrtenmesser ins Gras und liefen den fliehenden Zivilisten hinterher. Jeder soll das tun, wes seines Amtes ist. Und wenn er eingeschlossen ist, dann soll er seine Treue zum Führer dadurch beweisen und zum deutschen Volk, dass er den Feind bindet, ihm Kräfte abzieht von anderen Fronten und ihm so viel Verluste wie nur möglich beibringt. Ich muss eben kämpfen wollen. Ich darf nicht das Absetzen organisieren und die Evakuierung, sondern ich muss den Widerstand und die Verteidigung organisieren. Das allein bringt Erfolge, nicht das andere. Im Übrigen... Im Übrigen kann man dann ja auch fragen, wo das Absetzen aufhört. Es findet sich immer eine Linie, die noch besser zur Verteidigung geeignet ist, als die, in der ich augenblicklich bin. Und dann zum Schluss habe ich mich so weit evakuiert, dass es überhaupt keine Linie mehr gibt. Und dann kann ich mich auch nicht verteidigen. Es war, wenn mich mein Gedächtnis nicht täuscht, Montag, der 30. April 1945. Wir waren noch zu fünft. Der junge Schwabe und ich, Unteroffizier K., Scharführer ST und Sanitätsunteroffizier F. Alle drei noch in halber Uniform mit Karabinern und Dienstpistolen in den Händen, übernächtigt, einsilbig wie ihre Namen. Wir traten aus dem schützenden Wald und sahen vor uns das Dorf Altenau liegen. Wir fühlten nichts, dachten nichts, hatten keine Vorsätze, keine Hoffnungen, keine Parolen im Sinn. Einmal habe ich die Kinder des Grafen zu ihrer ehemaligen Lehrerin begleitet, einer Französin, die sich durch ihre Verheiratung mit dem Förster an die Familie gebunden hatte. Das Ehepaar hatte ihre Herrschaft auf der Flucht und bis zu dem neuen Wohnort begleitet. Der Fürst von W. hatte für den Mann eine Stellung in seinen Wäldern gefunden. Ein kleines Haus, wie aus einem Grimmschen Märchen. Ich glaube, ich war der erste Franzose, den die Frau seit Beginn des Krieges zu sehen bekam. Ein Hochwald. Ich ging darin spazieren wie in einer Orgel. Moses sagt, als Gott habe den Menschen gemacht, so habe er einen Garten in Eden gepflanzt. Die Regale der Arithmetik, eine Glocke von irgendwoher, die Regale der Rhetorik und der Musik. Wir überließen die Kinder der Obhut der Förstersleute. Dann bestiegen wir, der Graf, die Gräfin und ich, den Zug und wir fuhren wieder zurück. Eine Insel französisch in diesem deutschen See. Sagen Sie, Monsieur Buttor, weshalb sind Sie in dieses Land gekommen? Ich bin gekommen, um zu bewundern. Wir liefen nicht eigentlich vor etwas davon. Es gab auch nichts, worauf wir zuliefen. Es waren die Panzer, die uns nachstellten. Sie jagten uns, sie hetzten uns. Sie trieben uns vor sich her, ohne selbst von der Straße abzukommen. Wir hasteten über Lichtungen, keuchten durchs Gestrüpp. Schließlich fielen wir hin und blieben liegen. In diesem Augenblick fetzten die Maschinengewehrsalven durch das Laub, klatschten die Geschosse in Stämme und Äste. Wir lagen da, fest in den Waldboden gepresst, und hörten das Zischen über unseren Köpfen, das Zerplatzen der Blätter, das Splittern der Zweige, das trockene Bersten des Holzes. Unteroffizier K., der etwas erhöht und in schlechter Deckung lag, sprang auf und wollte seinen Platz wechseln, wollte tiefer liegen, wollte eine Mulde erreichen. Er sprang mitten in einen Kugelhagel hinein, bäumte sich auf, ruderte mit dem einen Arm in der Luft und schlug auf den Boden auf. Der Sanitätsunteroffizier kroch zu ihm hin, zog ihn hinter einen Baumstamm, riss ihm die Jacke herunter, Blut quoll unter dem Hemd hervor, näßte den Ärmel und färbte ihn hellrot. Dann ging alles wieder blitzschnell. Ich erfasste es nur halb und behielt es nicht lange. Es spulte ab wie ein Film im Traum, der sich erst viel später in einzelne Bilder auflöste. Dann erlebte ich es wieder, wie ich dem Verwundeten den Arm abband, wie ich einen Fetzen Tuch um seinen Muskel schlang, ein Stück Holz durch den Knoten steckte und so lange drehte, bis der Muskel ganz dünn war und kein Blut mehr aus der Wunde floss. Wie dann der Sani einen Packen Verbandsmull auf die Wunde legte, sie mit Binden umwickelte und schließlich den verbundenen Arm in eine Schlinge hängte. Als Unteroffizier K. den Stecken mit der weißen Fahne hob, sich aufrichtete aus dem Gebüsch, in dem wir lagen, schwiegen die Maschinengewehre. Er ging zu Tal, langsam, ohne hastige Bewegungen. Auf der Straße schaute er sich noch einmal nach uns um. Wir müssen neue Opfer, neue Kämpfe, neue Zeit vom Feinde fordern. Tag für Tag und Monat für Monat. Er muss wissen, wir geben nicht nach. Es ist unmöglich, die Deutschen zu beseitigen und die Deutschen zu besiegen. Und wenn uns einer fragt, ob der Kampf noch einen Sinn habe, ob unsere Aktionen, also die Maßnahmen des Führers nach einer höheren Planung, nach einem höheren politischen Profil erfolgen oder ob das nicht dauernd eine Aushilfe nach der anderen sei, so kann ich Sie nur versichern, dass selbstverständlich hier ein hoher Sinn, eine gründliche Planung und ein großes politisches Profil diesen ganzen Planungen zugrunde liegt. Unser Kampf hat einen entscheidenden Sinn. Und wenn uns heute jemand fragt, was er tun soll, ob Offizier oder ob politischer Führer, dann geben Sie ihm bitte nur eine Antwort. Er soll das Gleiche tun, was der Gauleiter Hanke in Breslau macht. Und dann wird es um den deutschen Sieg nicht bange sein. Das Feuer hat mich durchdrungen bei diesem entsetzlichen Kampf. Ich spüre, dass es mich allmählich verzehrt. Oh, ich wundere mich, dass ich überhaupt noch am Leben bin. Ich, armer Student, den du aus einer Verwandlung erlöst hast. Ich habe ein Auge verloren. Ich brenne. Ich brenne. Ich brenne. Und sie hörte nicht eher auf, als bis der Tod ihren unerträglichen Schmerzen ein Ende gemacht hatte. Ich wäre lieber mein ganzes Leben hindurch Affe oder Hund geblieben, als sehen zu müssen, wie meine Wohltäterin so elendiglich umkam. Siehst du, auch mein Ende ist nah, junge Franzose. Ihre Ankunft hat das Glück zunichte gemacht, das ich genoss. Verlassen Sie unverzüglich diesen Ort. Und erscheinen Sie nie wieder. Ich wollte sprechen, doch er verschloss mir den Mund durch das Blei seiner Augen. Und verstoßen, verjagt, von allen verlassen, ohne zu wissen, was aus mir werden würde, machte ich mich auf den Weg. Wir liefen durch den Tannenwald weiter bergauf und erreichten eine Hütte, in der wir erschöpft ins Stroh fielen, das darin aufgeschüttet war. Dort blieben wir die Nacht über liegen, warteten den nächsten Tag ab, verharrten noch eine zweite Nacht. Dann war das Kommissbrot aufgegessen, das wir mitgenommen hatten. Es war Mittwoch, der 2. Mai. Jetzt ist es Sommer. Eben hat es aufgehört zu regnen. Der Gipfel des Hörnle liegt in den Wolken. Der Tannenwald liegt frisch gewaschen. Es ist Frieden seit 40 Jahren. Weder Berg noch Wald liegen unter Beschuss. Beim Austritt aus dem Wald sehen wir einen Mann im Parka. Er trägt eine Plastiktasche, hält ein Messer in der Hand und sticht Wiesenchampignons. In Schöffau, rechts vor der Kirche in einem Bauernhaus, tranken wir ein Glas Milch, aßen ein Stück Brot, vergruben die letzten Waffen. Es waren noch zwei Gewehre, die Soldaten behalten hatten. Die Sonne ging auf, wir traten aus dem Haus. Um die Ecke bog ein Jeep. Ein GI hielt seine Maschinenpistole auf uns gerichtet. Der Jeep hielt an. Wir stiegen auf. Der Jeep fuhr davon. Unser Krieg war zu Ende. Wie, wo und wann die letzte Schlacht gekämpft wird, ist nicht entscheidend. Entscheidend ist, dass die letzte Schlacht, die gekämpft wird, von einem deutschen Bataillon gekämpft wird. Dass der letzte Truppenteil, der auf dem Schlachtfeld ist, ein nationalsozialistisches Bataillon ist und nicht eins von den jüdischen Gangstern geführt ist. Dazu, Parteigenossen, wird es kommen, wenn wir nun in den kommenden Wochen und Monaten unsere Pflicht tun, wenn wir nicht nachlassen, unermüdlich, und wenn wir insbesondere als alte Nationalsozialisten und als überzeugte Anhänger des Führers unseren Mitbürgern ein Vorbild sind, insbesondere ein Vorbild an Tapferkeit. Vertrauen Sie auf den Führer. Die Führung in Deutschland, die wir haben, ist gut. Einen besseren Patrioten, einen größeren Sozialisten, einen fanatischeren Kämpfer ohne Gedanken an Kapitulation, als er durch den Führer dargestellt wird, gibt es nicht. Wie lange waren wir unterwegs gewesen? Welche Strecke hatten wir zurückgelegt? Wohin würde uns der neue Weg führen? In Rottenbuch, hoch über dem Ammertal, lenkte der GI den Jeep an der Kirche vorbei in einen großen gepflasterten Innenhof. Dort standen wir an der Klostermauer, mit dem Gesicht zur Wand, die Hände hoch über die Schulter erhoben und gegen die Mauer gepresst. Wir standen lange. Eine Stunde, drei Stunden, einen halben Tag. Ich weiß es nicht mehr. Hitler hatte sich inzwischen im Bunker der Reichskanzlei erschossen. Goebbels hatte seine 6 Kinder vergiftet und sich und seine Frau von einem SS-Mann erschießen lassen. Himmler hatte seine Cyan-Kali-Kapsel zerbissen und war tot umgefallen. Wir standen da an einer Klostermauer. Das alles wussten wir nicht. Wir standen da und lebten. General Schörner hatte Zivilkleidung angezogen, seine Orden mit den Brillanten in die Tasche gesteckt und sich in die Tiroler Berge abgesetzt. Gauleiter Koch war auf einem Eisbrecher aus Pillau geflohen. Gauleiter Hanke hatte mit einem Fiesler Storch Breslau verlassen. Wir standen an der Klostermauer mit dem Rücken zu den Maschinenpistolen, aber kein Schuss fiel. Da atmeten wir tief auf. Die Zähne des Vampirs waren ausgebrochen. Die Lanze des Mars war zerspellt, die deutsche Blase war geplatzt. Ich dachte nur an eins. Wo war Vater? Was war mit Mutter geschehen? Wie würde es meinem Bruder ergangen sein? Beim Frühstück am nächsten Morgen musste ich ständig die Hand vor mein rechtes Auge halten. So sehr tat es mir weh. Was haben Sie denn? Hat sie etwas gestochen? Oder haben Sie Zug bekommen? Auf dem Weg zum Bahnhof gehen wir an der Apotheke vorbei. Die kennen Sie doch. Als ich mich von der Gräfin verabschiedete, überkam mich eine seltsame Empfindung und ich brach plötzlich in Tränen aus. Die Kinder wandten ihre Augen ab, als sie mir auf Wiedersehen sagten. Wir traten auf den Burghof. Ich warf noch einen Blick auf den Kopf des letzten Wolfes. Ja, das Heilige Römische Reich existierte nicht mehr. Ich musste mich losreißen. Es war höchste Zeit zu fliehen. Nicht nur aus dem Schloss, nicht nur aus Deutschland. Soll ich die Koffer in Ihr Abteil bringen? Nein, danke. Ich nehme sie Ihnen ab. Wohin fahren Sie jetzt? Erst einmal nach Paris. Aber vergessen Sie nicht, wiederzukommen. Bitte. Ja, wohin? Fragte ich mich im Zug. Wohin jetzt? Der Zug fuhr ab. Ich bin niemals an diesen Ort zurückgekehrt. Jetzt stehe ich wieder so da, 40 Jahre danach. Ich bin hierher gekommen, um mich an die Wand zu stellen wie damals. Und da stehe ich also. Die Klostermauer ist heute Vorderfront von Rathaus und Schule, weiß geschlemmt, mit signalroter und hellbrauner Lüftelmalerei um die Fenster herum. Ich nehme die Hände herunter und gehe in die Kirche. Sie ist ein einziges Lustgepränge. Maria wird mit allem Pomp geboren, der heilige Augustinus stirbt mit üppiger Prachtentfaltung, golden und bonbonfarben. Ich sehe die Puttenpärchen, wie sie aus Muschelschalen vergessen trinken, Posaune blasen und immerzu auf die Pauke hauen. Die Nachkriegsplanungen, von denen ich Ihnen nur ein Wort sagen will, trösten mich im Übrigen, dass wir aus dieser materiellen Not, in der wir heute sind und angesichts der man in der Tat manchmal verzweifeln möchte, wenn ich nun Tag für Tag durch eine zerstörte Stadt nach der anderen komme. Glauben Sie, wir brauchen nach dem Krieg 9,5 Millionen Wohnungen. Dann bauen wir etwas mehr, als zerstört worden sind. Wir haben vor, diese 9,5 Millionen Wohnungen in 2 Jahren zu bauen. Nehmen wir eine Reserve, eine Risikoprämie von 1 Jahr hinzu. Wenn es uns gelingt, in 3 Jahren 9,5 Millionen Wohnungen zu bauen, ich meine, dann können wir ganz getrost in die Zukunft schauen. Das Don Bosco-Haus heißt Maria Auxilium. Es ist ein Internat für Kindergärtnerinnen und Kinderpflegerinnen. Aus dem Tor treten die jungen Mädchen mit Koffern und Pappschachteln in der Hand. Es ist Sommer, die Mädchen gehen in die Ferien. Ich stehe da, ich schaue auf meine Füße, ich sehe meine Hände an. Ich hätte nie daran gedacht, in einem Klosterhof zu enden. Bin ich ein Mensch, der sich verständlich machen kann? Aus den Reisebussen steigen Bayern aus München, Schwaben aus Stuttgart, Hessen aus Frankfurt, eine feinsinnig verkleidete Gesellschaft. Die Bayern tragen Hessenkittel, die Hessen Schwabenhüte, die Schwaben krachlederne Hosen mit eingesticktem Löwenmuster. Rottenbuch ist als Urlaubsstandort bestens geeignet, sagt der Reiseprospekt. Es gibt den Fohlenmarkt, den Leonhardi-Ritt und das Sommerstockschießen. Aber der Käsekuchen im Klostercafé ist trocken. Er klebt am Gaumen, wirkt im Schlund. Vielleicht ist es das Entsetzen der Erinnerung, das mir Kehle und Mund ausgetrocknet hat. Der späte Schrecken dessen, der noch davongekommen ist. Das ist kein Roman, das ist kein Theaterstück, das ist kein Hörspiel. Aber wie soll ich mich sonst verständlich machen? Das war das Hörspiel Kriegsende von Ludwig Harig, eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks. Es sprachen der Autor Eckhard Bell, Mona Seefried, die Frau Eva Lisser, den Grafen Friedrich Möfelder und den Vampir Jürgen Thurmann, Regie Klaus Mehrländer.